Zwölftes Kapitel, gelesen von Scheikmar. Erst muss ich Ihnen noch erklären, wie und warum ich heute in die Kirche gekommen bin. Früh fährt Alexandra Ivanova Serbolova bei uns vor. Sie kennen sie sicher besser als ich. Sie ist streng gläubig und ihre Anschauungen sind überhaupt stark rückständig. Aber sie unterstützt meine Mutter in diesem und jenem und deshalb bringe ich das Opfer und vermeide es, mit ihr zu streiten. Aber wozu sage ich das? Ach ja, wie sie gekommen war, sagte meine Mutter zu mir: Steh auf, mein lieber Warnaschenka, und begleite Alexandra Ivanova zur Kirche, damit die Hunde des Akzessee-Einnehmers sie nicht so leide tun. So ging ich mit. Sie wissen, ich betrete die Kirche sonst nie, aber schließlich können mir weder Abhiller noch Savilic dort etwas anhaben, und so tat ich sie eben. Aber wie ich da stehe, fällt mir plötzlich ein, dass ich meine Zimmertür nicht abgeschlossen habe. Ich laufe deshalb so schnell ich kann nach Hause, finde aber meine Mutter nirgends. Ich werfe einen Blick auf die Wand. Die Knochen sind weg. Sie hatte sie begraben? Jawohl. Ohne Scherz. Als ob man mit der Frau scherzen könnte. Ich bat und bettelte. Liebes, gutes Mütterlein, ich will euch lieben und ehren. Aber sagt mir, wo habt ihr meine Knochen gelassen? Frage nicht, Varnascha, mein Liebling. Sie haben jetzt Ruhe. Ich versuchte, was ich konnte. Ich weinte, drohte mit Selbstmord, versprach ihr endlich sogar, fortan jeden Tag zu beten. Es half nichts. Voller Wut ging ich zur Schule, fest entschlossen, heute Nacht den Spaten zu nehmen. Einst alten Gräber hier auf dem Friedhof aufzugraben und mir ein neues Skelett zu verschaffen. Denn diesen Triumph durfte ich der Bande nicht gönnen. Ich hätte es auch ganz bestimmt getan, wäre da nicht ein sogenanntes Verbrechen gewesen. Sogar ein großes. Sehen Sie, und wer hätte mich dazu gebracht? Die eigene Mutter. Sicher wäre es so gekommen, wenn nicht zu meinem Glück ein Junge in die Klasse getreten wäre, der zählte, am Flussufer hätte ein Schwein Knochen ausgegraben. Ich stürzte hin, fest überzeugt, dass es meine Knochen sind. Was auch der Fall war. Das Volk schwatzt von wieder begraben. Ich jedoch jage das Back zu allen Teufeln. Plötzlich höre ich den Abhiller nahen. Ich raffe meine Knochen rasch zusammen und renne, was ich rennen kann. Abhiller kriegt mich am Rock zu fassen. Ich wende mich um. Krach! Der Rockschoß ist zum Teufel. Abhiller packt mich am Kragen. Wieder kracht's. Und der Kragen ist auch zum Teufel. Nun hat er mich bei der Weste. Krach! Die Weste ist mitten in zwei gerissen. Er will mir nun an den Hals. Ich aber renne, was ich rennen kann. Und sitze jetzt hier und säubere die Knochen. Da kamen sie und erschrecken mich von neuem. Ich meinte, es wäre Abhiller. Aber was denken Sie? Abhiller wird doch nicht über ihren Zaun steigen. Er ist doch Diakon. Jawohl, Diakon. Sie haben gut reden. Der kümmert sich viel darum. Mir sagte der Kommissar Danilke gestern, Abhiller hätte beim Abschied zu Tabarossa geäußert: Nun, Vater Savilic, bis ich diesen Varnarva klein gekriegt habe, sollte mich nicht Abhiller den Diakon, sondern Abhiller den Krieger nennen. Mag er Krieg führen, so viel er will, ich fürchte ihn nicht. Ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Ich bin nämlich zu der Überzeugung gekommen, dass ich hier nicht länger bleiben kann. Ich korrespondiere mit verschiedenen Leuten in Petersburg, von denen einer ein großes Unternehmen plant, an dem ich mitwirken kann. Freilich macht sich auch bereits dort die Gemeinheit breit und die gesinnungstüchtigsten Zeitungen fangen schon an, sich über die wachsende Begeisterung für die Naturwissenschaften lustig zu machen. Haben Sie es gelesen? Ja, ich glaube, etwas Ähnliches gelesen zu haben. Aha, also auch Ihnen leuchtet es ein. Nun, sagen Sie mal, wozu haben Sie uns denn dann immerfort dazu angetrieben, an Fröschen zu experimentieren und so weiter? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht? Nun, dann will ich es Ihnen sagen. Das soll den Leuten nicht so durchgehen. Ich packe meine Knochen zusammen, fahre nach Petersburg und hau sie Ihnen einfach in die Fratzen. Mitten in die Fratzen. Dann mögen Sie mich vor Ihren Friedensrichter schleppen. Ende des 12. Kapitels. Gelesen von Scheikmar.